Endlose Qualen sind für diese Erde bestimmt. Die Seelen genommen mit etwas Verderben. Ich sorge dafür, dass sie lernen, was Schmerzen bedeutet, wie Folter sie bricht. Blicke die Augen des teuflischen Ich. Bin der, der ich bin, verborgen vom Licht. Nimm einen Tropfen von meinem Blut, es vergiftet die Meere, Vulkane sie toben. Stürme sie fegen das Feuer in den letzten Winkel der Erde und nimm jede Hoffnung vom Winde verweht. Bis keines ihrer Häuser noch steht, soll die Welt untergehen und Abgründe tun sich auf. Mit der Zeit klappt die Zeit immer mehr ins Rollen, wie ein Uhrwerk, das rückwärts verläuft. Fortschritt heißt zwangsläufig nicht, dass es besser verläuft. Ihr habt euch getäuscht und die Rechnung geht auf ohne euch. Alpha, Omega, Beta, Gamma und Tetra, der weiße Flügel. Doch die schwarz geschwungene Feder verwandelt die Fehler in ewiges Fegen. Feuer, Menschen, sie wollen nicht lernen, doch lass mich ihnen lehren, was es bedeutet, mit einem Fuß in der Hölle zu stehen. Die Herrlichkeit nur einen Schritt zu verpassen. Alpha, Omega, Beta, Gamma und Tetra, der weiße Flügel. Doch die schwarz geschwungene Feder verwandelt die Fehler in ewiges Fegen. Feuer, Menschen, sie wollen nicht lernen.